بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe Kitab al-Hizba, das Buch des guten Gebietens und schlechten Verbietens, Buch der Dawayane. Und wir sind angekommen beim fünften Unterricht, glaube ich, oder einem. Und das, und in diesem Unterricht behandeln wir die Schurut von guten Gebieten und schlechten Verbieten, ja, die Bedingungen. Also die erste Frage, was uns dann somit stellt, ist, was ist überhaupt ein Schart? So. Schart bedeutet Bedingungen und Schurut. Schart bedeutet Bedingung und Schurut bedeutet Bedingungen. Das heißt die Mehrzahl. Und Schart bedeutet, schreibe ich mal hier. So, Schart bedeutet die Angelegenheit, welche, wenn sie anwesend da ist, oder wenn sie anwesend ist, heißt nicht, dass die Regel da ist. Aber wenn sie abwesend ist, ist die Regel abwesend. Ein Beispiel habe ich genommen, Gebet ohne Wudu. Was bedeutet das? Das bedeutet, Janne, das Beispiel ist, Wudu, ein Gebet ohne Wudu ist ungültig. Ein Gebet ohne Wudu ist ungültig. Das heißt, dass der Wudu für die Gültigkeit des Gebets ein Schart ist, eine Bedingung. Dass das Gebet gültig ist, ist eine Bedingung, dass man Wudu hat, ein Schart. So. Aber wenn man Wudu hat, heißt es nicht, dass man gebetet hat. Okay? Also, nochmal, Gebet ohne Wudu ungültig. Aber wenn man Wudu hat, heißt es nicht, dass man gebetet hat. Okay? Nur weil das Schart da ist, heißt nicht, dass die Regel anwesend ist. Okay? So, Und wir werden in diesem Vortrag jetzt vier Dinge besprechen, inshallah. Vier Dinge, bei denen es keine Meinungsverschiedenheit gibt bei den Ulema, bei den Gelehrten, im Thema des guten Gebietens und dem schlechten Verbietens. Also es sind vier sozusagen Hauptbedingungen. So, schreibe ich jetzt an die Seite, inshallah. Erstens, die Realität des Munkars feststellen. So, die Realität des Munkars feststellen. Ist dieser Munkar ein Gerücht? Also, oder gibt es diesen Munkar überhaupt wirklich? Oder gibt es diesen Munkar wirklich? Wenn dieser Munkar nicht vorhanden ist, dann muss man ihn ja auch nicht verbieten. Und Surah 49, Vers 6, ja, ihr werdet ihn amen. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو آخر قراءة فتثبتوا. Oh, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch kommt mit einer Botschaft, dann vergewissert euch und bei einer anderen dieser Art فتبينوا oder فتثبتوا. Yani bestätigt das sozusagen. Right? Also wir gucken erstmal, ist dieser Munkar da oder nicht. Da müssen wir noch auch dort gucken, wegen dem Alter, wegen Verstand und so weiter. Also Alter, Janne, es macht einen Unterschied, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, ob das ein Kind ist, ob das ein Erwachsener ist, weil ein Kind ist für seine Taten zum Beispiel nicht mal zur Rechenschaft gezogen. Erwachsener schon. Verstand ist er zum Beispiel, hat er im Schlaf zum Beispiel Kuffer gesagt oder war er irgendwie geistesabwesend und so weiter. Drei. Jetzt erwähnen wir die zweite Bedingung. Und diese Bedingung unterteilt sich in viele. Munkar muss präsent sein. Das heißt anwesend oder vorhanden, ja. So. Und diese teilen wir inshallah ein bisschen in fünf Unterpunkte. Das erste ist Munkar präsent bei einem Ort bekannt für Böses. So, Munkar, welches beim Ort ist und welcher und dieser Ort ist bekannt für seine Munkarat, zum Beispiel Disco oder Bar und andere. Hier kann man hingehen und es verändern, weil dich niemand hier verdächtigen würde. Also niemand würde dann sagen, was macht er dort und so weiter, sondern sie würden sagen, der verbietet das Munkar. Also man geht ja nicht in die Disco rein und tanzt da mit oder so. Nein, man geht da zum Beispiel hin und zerstört diesen Munkar sozusagen, indem man es den Leuten verbietet und so weiter. Right. So. Oder zweitens, oder 2b, Munkar an einem Ort, der nicht für Munkarat bekannt ist. Also abgesehen von Disco und so weiter, die sind ja bekannt für Munkarat, aber ein Ort, wo es nicht dafür bekannt ist, da muss der Munkar sofort geändert werden. Sofort, Jan. Wenn man sieht den Munkar, dann musst du ihn sofort ändern. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, und dieser Munkar zum Beispiel verschwindet, dann kannst du diesen Munkar nicht mehr verbieten in dem Sinne. Okay? Zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt einen Hadith, wo ein Mann schaut in das Haus von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Also er hat so reingespickt sozusagen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat ein Eisending in der Hand, Eisenstück, und hat gesagt, dass er es ins Auge stecht. Er wollte ihn damit stechen, ja, in sein Auge und so weiter. Und er hatte keine Dia bekommen, kein Blut gehabt, dieser Mann. Right? Aber wenn er zum Beispiel, er guckt durchs Haus und eine Woche später kommst du und dann willst du sein Auge ausstechen, das geht nicht mehr. Der Munkar muss dann sofort gehindert werden, wenn er begangen wird, sozusagen. Right? Wir kommen noch zu ein paar Punkten, schon. So. Sein Effekt. Jetzt kommen wir zu C sozusagen. Wenn vom Munkar, nichts mehr übrig ist, außer dessen Effekt, das schreibe ich als Beispiel. Zum Beispiel Diebesgut. So. Also. So. Also der Dieb kommt, er nimmt das und geht. Was machst du? Dann kannst du dieses Munkar später verbieten, sozusagen. Also man nimmt dann das Diebesgut von ihm zurück. Also das Munkar wird hier später sozusagen verboten. Weil was bleibt übrig davon? Der Effekt, und das ist das Diebesgut. Was machst du? Verbietest du dieses Munkar sozusagen später. Weil dieser Munkar ist gar nicht mehr da. Der Munkar des Diebstahls ist nicht da, aber der Diebesgut ist noch da, der Effekt. Und dann holt man sich diesen Diebesgut wieder später zurück. Als sein Eigentum zum Beispiel. Jetzt kommt das nächste. Muss ich dafür mischen? Aber wir sind immer noch bei 2. Ich habe das einfach drüber erstmal entschieden. So. So, das nächste, es führt zu größerem Munkar. Zum Beispiel, ein Mann läuft auf der Straße. Ein Mann läuft auf der Straße und trägt seidene Klamotten. Also er trägt seidene Hose und seidene Unterwäsche. Und wir wissen, dass in der Scharia nicht erlaubt ist, dass ein Mann seidene Klamotten trägt. So, wie verbietest du jetzt hier den Munkar? Weil Rasulullah sagte, man ra'a minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi. Man ra'a minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'afun. Iman, und dieser Hadith ist Sahih al-Muslim. Wer von euch einen Munkar sieht, der soll es mit der Hand verhindern. Wer es nicht kann, dann mit der Zunge. Und wer dies nicht kann, der soll das im Herzen verabscheuen. Und das ist der geringste Teil im Iman. So. Das heißt, oder ich sage das noch allgemein hier erwähnt, weil darauf werden wir im nächsten Lesson schon näher eingehen. Aber für diejenigen, die Autorität besitzen, ist es Pflicht, es mit der Hand zu verändern. Damit man das schon mal weiß. Es ist für diejenigen Pflicht, die Autorität, die diese Schauka, diesen Temkin haben, dieses Munkar mit der Hand zu verbieten, die müssen es mit der Hand ändern. Als Beispiel jetzt zu diesem Punkt D, 2. D. Also, es darf nicht zu größeren Munkar führen. Jetzt haben wir gesagt, ein Mann trägt seidene Klamotten auf der Straße und seidene Unterwäsche. So. Wenn jetzt du ein Polizist bist im islamischen Staat und du hast die Pflicht, dieses Munkar sofort zu verändern, was machst du? Du gehst hin und wenn du ihn ausziehst, dann ist er nackt. Dann ist es noch größeres Munkar. Okay? Dann ist es ja noch ein größeres Munkar. Was machst du? Du schickst ihn nach Hause und dann wartest du vor der Tür, bis er sich danach umzieht und dann kann er rauskommen sozusagen. Und deswegen. Also das größere Munkar ist auch definiert in der Scharia. Okay? Wie wir hier gesehen haben. Ein größeres Munkar von seidenen Klamotten wäre was? Die Nacktheit. Deswegen tut man dieses Munkar nicht sofort ändern, sondern später. Weil es zu größerem Munkar führt, wenn man ihn sofort ausführen würde. Okay, Die Strafe muss für den Munkar muss sofort an der Person durchgeführt werden. Zum Beispiel, wie ich erwähnt hatte, jemand schaute durch Rasulullah in sein Haus und er hatte ein Stück Eisen, womit er ihn stechen wollte. Wenn er durch das Haus guckt, dann bestrafst du ihn nicht nach einer Woche. Und das ist die Aufgabe von Qadi al-Hisba, von dem Richter des guten Gebietens und des schlechten Verbietens, dass er die Strafen auf die Menschen sozusagen implementiert, durchsetzt und das sofort, ja. F ist der letzte Punkt zu 2. So, die bestrafte Person muss direkt involviert sein. Also sie muss direkt in diesem Bunker seine Finger im Spiel gehabt haben, sozusagen, damit sie sozusagen bestraft wird. Drei, natürlich, weil man straft niemanden, der keine Strafe begangen hat. So. Wir kommen jetzt zum Nummer 3 inshallah. So, drittens, der Munkar muss offen sein und darf nicht versteckt sein. Oder bei Ma'ruf muss halt das Ma'ruf abwesend sein. Okay? Und wir haben da unterschieden oder unterteilt in zwischen A, öffentlich, das heißt, der Ort, wo für jeden zugänglich ist. Da, wenn du einen Munkar siehst, dann verbietest du das. Und im nächsten Vers, inshallah, besprechen wir auch die Arten, die Stufen des Verbietens. Okay? Deswegen ist es wichtig, die Serie komplett anzuschauen. Inshallah. Und nicht nur einen Teil, weil sonst würde man das Thema dieses Vortragsreihe nicht wirklich verstehen. Und zweitens, oder B, ja, B, mit Erlaubnis reinzuschauen. Das heißt, das sind private Bereiche, die man nur mit Erlaubnis betreten darf. So. Es gab zum Beispiel eine Geschichte bei Abu Hanifa, rahimullah. Ein Mann ging zu ihm und sagte, er hat einen Mann gesehen, also einen angesehenen Mann so in der Gesellschaft, hat er gesehen, wie er Zina gemacht hat mit seiner Frau, ja, ne? Und dann er sagte dieser Mann, ich war hinter einem Vorhang und so weiter. Und Abu Hanifa fragt ihn dann, ob er ein Dieb ist. Ja, was macht in der Wohnung dort? Und er hat die Zeugenaussage dieses Diebes nicht akzeptiert. Warum? Er ist ohne Erlaubnis einfach in das Haus einer Person gegangen. Tayyib. In Sura 24, Vers 27 können wir zu private Bereiche aufschreiben. wo du ihr glaubt. Betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner begrüßt habt. Ja, bis ihr Erlaubnis geholt habt. Und von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert in Sahih Muslim Nummer 2158, wo er sagt, wenn das Haus eines anderen ohne Erlaubnis reingeschaut hat, ist es erlaubt für sie, sein Auge zu entfernen. Verzeihung, das hat Abu Huraira der andere gesagt, nicht was du hast gesehen. Und er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte dies, und es gibt keine Diya für ihn, kein Blutgeld. So, ja, er guckt ins Haus und dann spioniert er nach und nach erzählt er den Leuten von dieser Sünde. Er darf das nicht, er darf da gar nicht reinschauen ohne Erlaubnis. In diese privaten Bereiche darf er gar nicht reinschauen. Deswegen, wenn das Munkar privat ist, dann wird das auch privat behandelt sozusagen. Also in dem Sinne von, keiner hat das Recht von außen da reinzuschauen und dann die Munkarat öffentlich zu erzählen und so weiter. Oder bei öffentlich, ja, ne, bei Punkt A, was wir erwähnt haben, öffentlich, die Plätze, wo jeder ja, ne, hingehen darf, da reinschauen darf und so weiter. Taib, und Surah 49, Vers 12, können wir dazu auch noch erwähnen, inshallah. Allah sagt, وَلَا تَجَسَّسُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. Also kurz, oh, dir glaubt, führt keine Spionage, sozusagen, führt keine Spionage. طيب. So, und wir haben noch eine Hadith oder zwei Hadithe im Bukhari Nummer 6242 und Muslim Nummer 2157. Eine Person schaut in das Haus des gesandten Allahs und der Sallallahu alaihi nahm ein Stück Metall oder Eisen in die Hand und wollte ihn damit stechen. Das heißt, um ihn zu stoppen. Bukhari Nummer 6066, Abu Huraira überliefert über den gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass dieser sagte, hütet euch vor Verdächtigungen. Der Verdächtigung ist die größte aller Lügen. Sucht nicht mit Verdacht, Vorbedacht nach euren Fehlern und spioniert nicht nach. Also spioniert nicht untereinander. So, jetzt schauen wir inshallah Ausnahmen dieser Regel. Es gibt drei Ausnahmen zu diesen Regeln. Wenn ein Munker privat gemacht wird, dass er vom Qadi zum Beispiel so behandelt wird und so weiter. Also, was sind die Ausnahmen dieser Regel? Erstens Besatzer. So, erstens der Besatzer, ja, die feindlichen Soldaten, auch wenn sie sich in privaten Orten aufhalten, die feindlichen Soldaten, die werden trotzdem von ihrem Munkar gestoppt. Also, ja, eine Ausnahme dieser Regel. diese Ausnahmen darf man ohne Erlaubnis an privaten Orten strafen. Also diese drei kann man an privaten Orten strafen, ohne ihrer Erlaubnis diese Orte betreten zu dürfen. Ja, ne? Der zweite ist der Dieb. Ja, der Dieb ist eigentlich immer in privaten Orten. Und wenn er sich einfach so verstecken würde, man lässt ihn an privaten Orten, dann würde kein Dieb mehr bestraft werden wahrscheinlich. Drei. Und der dritte ist Mujahir. Wer ist Mujahir? Mujahir ist jemand, der seine Sünde offenkundig zeigt und offenkundig dann das sagt. Und sozusagen ist das auch ein Zeichen dafür, dass er stolz ist auf seine Sünde. Wenn jemand zum Beispiel hat, Alkohol getrunken in der Nacht oder so, und danach Allah hat ihn verdeckt. Ja, keiner weiß, dass er Alkohol getrunken hat. Und dann morgen, am nächsten Tage, da geht er zu den Leuten und er sagt, ich habe gestern Alkohol getrunken. Warum so eine Person, Allah hat ihn verdeckt, warum legt er es offen da? Damit er auch gestraft sozusagen. Wallahu a'lam. So. Und der Gesandte Allah sagte, jedem vergeben oder sicher, außer die Muhajirin, Verzeihung, die Mujahirin. Er wurde gefragt, wer sind diese? Er sagte, Sallallahu Alaihi Wasallam, die Mujahirin sind diejenigen, die etwas Böses taten. Und Allah verdeckte dies, also er wird in Dunya nicht bestraft, heißt das. Die machten etwas Böses und Allah verdeckte sie. Das heißt, sie werden in Dunya dafür nicht bestraft, sozusagen. Aber am nächsten Tag kommt er hinaus und erzählt seine Sünde. Ja, er kriegt somit seine Dunya-Strafe trotzdem, obwohl er es privat getan hat. Diese Person ist ein Fajr, Fasiq. Imam Shafi'i, rahimullah, sagte sogar, dass so eine Person über Allah, sein Dien und die Gläubigen spottet. Yani spotten nicht in dem Sinne von Kufr und Akbar, nicht vom Sinne von Istihza, sondern Fasiq und Fajr, ein offenkundiger Sünder sozusagen. Imam Mawardi und Abu Ya'la waren sich einig, dass die Bedingung von guten Gebieten ist, dass es abwesend ist und vom Schlechten verbieten, dass sie anwesend ist. Da jetzt erwähnen wir inshallah noch die vierte und letzte Bedingung. Und dann beenden wir mit dem Unterricht inshallah. Na, ja, ich schreibe hier inshallah. So, viertens darf keine legitime Meinungsverschiedenheit bei den Ulama, bei den Gelehrten haben. Ja, in diesen Themen keine, wie heißt es, keine Ijtihad möglich. Und es gibt zwei Arten von Ijtihad, beziehungsweise ich meine von Ikhtilaf oder Khilaf. Es gibt zwei Arten von Khilaf. Und die schauen wir uns jetzt an, inshallah. So, dazu erwähne ich schon erstmal was. Erstens, der Ikhtilaf Tanawwa' ist Ikhtilaf Tanawwa'. Das ist der Meinungsunterschiede im Verstehen des Textes. Meinungsunterschiede im Verstehen des Textes. Zum Beispiel Asr-Gebet. Der Hanafiya sagt, das Asr-Gebet ist, wenn der Schatten doppelt so lang ist wie der Gegenstand selber. Andere sagen, wenn der Schatten 5 cm ungefähr größer ist wie der Gegenstand selber. Oder auch ein anderes Beispiel, was bei den Sahaba war, was für Khilaf sorgte. Rasulullah sagte, betet Asr nicht, bis ihr bei. Das war in einer Schlachtzug. Ich weiß nicht genau welche. Betet nicht, bis ihr bei Khandaq seid. Oder betet nicht, bis ihr bei. Betet nicht, bis ihr bei Qurayza seid. Genau. Betet das Asr-Gebet nicht, bis ihr bei Qurayza seid. Gab es zwei Gruppen der Sahaba. Die eine Teil der Sahaba verstand, dass sie sich mit dem Gebet beeilen soll. Die anderen verstanden das Wort wörtlich und beteten nicht, bis sie dort waren. Als Rasulullah dies erfuhr, da tadelte er keine der beiden Gruppen. Ja, das ist ein Khilaf, der legitim ist sozusagen. Und deswegen, wenn dein Bruder zum Beispiel einer Ansicht folgt, die legitim ist, und du einer Ansicht folgst, die legitim ist, und er die andere Ansicht als stärker befunden hat, dann tadelst du ihn nicht dafür. Dann sagst du nicht, ich muss das Munkar bei dir verbieten und so weiter und so weiter. Das ist ein Khilaf, der legitim ist sozusagen. Taib. Dann mache ich so ein Schema. So, das ist ein legitimer Khilaf. Ikhtilaf at-tanawwu'. Und wir haben noch eine zweite Art. Der zweite Art des Ikhtilafs, Ikhtilaf Tadat, meine ich. Und das ist ein Khilaf, der ungültig ist oder nicht legitim ist. Wie zum Beispiel, jemand sagt, es ist erlaubt, sich den Kuffar anzuschließen, um gegen die Muslime zu kämpfen. Oder jemand sagt, ein Meinungsverschnitt, dass zum Beispiel der Herrscher, der nicht mit der Scharia herrscht, dass er ein Muslim ist. Das ist auch ein weil es gibt heutzutage angeblich zwei Meinungen. Der eine sagt, er ist Kafir, der andere sagt, er ist ein Muslim. Derjenige, der nicht mit der Scharia herrscht, ist ein Muslim, wenn er es zum Beispiel die Scharia besser sieht wie die Demokratie oder so, dann ist er ein Muslim. Und hier sagen sie, gibt es zwei Meinungen. Das ist ein Batil, ist ungültig, ist falsch, ist weit entfernt von der Wahrheit. Und wir haben auch in einem Vortrag gesprochen, den Kufr der heutigen Herrscher. Und, aber das finde ich zu sehr abschweifend. Ja, hier, wie gesagt, bei den Herrschern zum Beispiel sagen die, es gibt zwei Meinungen. Aber das ist ein Ikhtilaf, der Tadat ist. Das heißt, ein Ikhtilaf, der ungültig ist, der nicht legitim ist, da es dem Text deutlich widerspricht. Der Text der Scharia. So. So. Und Nanawi Rahimullah sagt, etwas, was von Ma'alumineddini Bedarura ist, das haben wir oft besprochen, etwas, was von dieser Kategorie ist, muss verboten werden. Und etwas, wo Khilaf ist, also legitimer, wir werden die andere Meinung respektieren. Also wir respektieren die Ikhtilaf, die Tanawa' sind, aber nicht die Ikhtilaf, die Tadat sind. Na, und wir beenden hier inshallah. Und Allah weiß es am besten, Wallahu a'lam. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين